Ein Soldat der 22. Division der südkoreanischen Armee, der unter Gewalttaten und Beleidigungen von seinem Vorgesetzten litt, beging am 19. Juli Selbstmord. Wegen der Misse- und Gewalttaten der Offiziere wird in der südkoreanischen Armee im Durchschnitt alle 3 Tage Selbstmord verübt.